O Tannenbaum, du trägst ein grünes Kleid. Im Sommer, im Winter, du grünst die ganze Zeit. Warum soll ich nicht grünen, da ich doch grünen kann? Ich hab nicht Vater, nicht Mutter, der mich versorgen kann. Und der mich kann versorgen, das ist der liebe Gott. Der lässt mich wachsen und grünen, drum bin ich schlank und groß.